Namsung-woo, stellvertretender Vorsitzender des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Kurt Chung-yeon, gab am 9. August eine Stellungnahme ab und unterstützte darin voll und ganz die Erklärung der Regierung der TVRK, in der die Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates, die die USA und die feindseligen Kräfte unter Berufung auf die Testschüsse der interkontinentalen ballistischen Rakete der TVRK widerrechtlich fabrizierten, entschieden zurückgewiesen wurde.